Erster Gott sagt, weh den ungehorsamen Kindern, die Pläne machen und Verträge schließen, die nicht von mir kommen, so dass sie immer mehr sündigen. Zweiter, sie sind nach Ägypten gegangen, ohne mich zu fragen, um Schutz beim Pharao zu suchen und sich in Ägypten zu verstecken. Dritter, aber der Schutz des Pharao wird euch enttäuschen, und die Zuflucht in Ägypten wird euch Schande bringen. Vierter, auch wenn seine Beamten in Zoan sind und seine Boten bis nach Hanes kommen. Fünfter, alle werden von einem Volk enttäuscht sein, das ihnen nicht hilft und das ihnen keine Hilfe oder Nutzen bringt, sondern nur Enttäuschung und Schande. Sechster, sie schleppen ihre Reichtümer und Schätze auf Eseln und Kamelen durch ein gefährliches Land voller Angst, wo es Löwen und Schlangen gibt, zu einem Volk, das ihnen nicht helfen wird. Siebter, die Hilfe Ägyptens ist nutzlos und wertlos, deshalb nenne ich es Großmaul, das nichts tut. Achter, geh jetzt und schreibe dies auf eine Tafel vor ihnen und halte es schriftlich fest, damit es für die Zukunft ein ewiger Zeuge ist. Neunter, denn sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Kinder, die die Anweisungen des Herrn nicht hören wollten. Zehnter, sie sagten zu den Sehern, ihr sollt nicht sehen, und zu den Propheten, sagt uns nicht die Wahrheit. Sprecht zu uns über angenehme Dinge, sagt uns, was wir hören wollen. Elfter, sie sagten, verlasst den richtigen Weg, geht einen anderen Pfad. Lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Zwölfter, deshalb hat der Heilige Israels gesagt, weil ihr dieses Wort abgelehnt und euch auf Betrug und Lügen verlassen habt. Dreizehnter, deshalb wird diese Sünde für euch wie ein Riss in einer hohen Mauer sein, der einzustürzen droht, und diese Mauer kann plötzlich und unerwartet einstürzen. Vierzehnter, sie wird zerbrechen wie ein Töpferkrug, der ohne Gnade in Stücke geschlagen wird, so dass keine Scherbe übrig bleibt, die man noch gebrauchen könnte, um Kohlen zu scharen oder Wasser zu schöpfen. Fünfzehnter, denn der Herr, der Heilige Israels, hatte gesagt, wenn ihr umkehrt und ruhig seid, werdet ihr gerettet werden, und wenn ihr still seid und vertraut, werdet ihr stark sein. Aber ihr wolltet nicht darauf hören. Sechzehnter, ihr sagtet, nein, wir wollen auf Pferden fliehen. Deshalb werdet ihr fliehen müssen. Und ihr sagtet, wir wollen auf schnellen Pferden reiten. Deshalb werden eure Verfolger schnell sein. 17.000 von euch werden vor dem Ruf eines Einzelnen fliehen, und vor dem Ruf von 5 Leuten werden noch mehr fliehen, bis nur noch ein kleiner Rest von euch übrig ist, wie ein Mast auf einem Berggipfel oder eine Fahne auf einem Hügel. 18. Doch der Herr wartet darauf, euch gnädig zu sein, und er wird sich erheben, um euch Barmherzigkeit zu zeigen, denn der Herr ist ein gerechter Gott. Glücklich sind alle, die auf ihn warten. 19. Ihr Menschen in Zion, die in Jerusalem wohnen, ihr werdet nicht mehr weinen müssen. Er wird euch gnädig sein, wenn ihr schreit, und wenn er es hört, wird er euch erhören. 20. Auch wenn der Herr euch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gibt, werden sich eure Lehrer nicht mehr verstecken, sondern eure Augen werden eure Lehrer immer sehen können. 21. Und eure Ohren werden hinter euch eine Stimme hören, die sagt, das ist der richtige Weg, geht ihn, wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt. 22. Dann werdet ihr eure Götzenbilder, die mit Silber und Gold überzogen sind, als unrein betrachten, ihr werdet sie wegwerfen wie etwas Ekelhaftes und zu ihnen sagen, weg mit euch. 23. Und er wird Regen für eure Saat geben, die ihr auf dem Feld aussät, und das Getreide, das der Acker hervorbringt, wird reichlich und gut sein. Euer Vieh wird an diesem Tag auf weiten Weiden grasen. 24. Die Ochsen und Esel, die eure Felder pflügen, werden gutes, gewürztes Futter fressen, das gut zubereitet wurde. 25. Auf allen hohen Bergen und Hügeln wird es Bäche und Wasserströme geben, an dem Tag, an dem viele getötet werden und die Türme fallen. 26. Das Licht des Mondes wird so hell sein wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird 7-mal heller sein als gewöhnlich, wenn der Herr die Wunden seines Volkes verbindet und heilt. 27. Seht, der Herr kommt von Weitem, sein Zorn brennt, und dicke Rauchwolken steigen auf. Seine Lippen sind voller Wut, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. 28. Sein Atem ist wie ein reißender Strom, der bis zum Hals reicht, um die Völker mit Zerstörung zu schütteln, und er legt einen irreführenden Zaum an die Kiefer der Nationen. 29. Ihr werdet Lieder singen wie in der Nacht eines heiligen Festes, und ihr werdet fröhlich sein wie Pilger, die mit Flötenmusik zum Berg des Herrn, zum Felsen Israels, kommen. 30. Der Herr wird seine mächtige Stimme hören lassen, und man wird sehen, wie sein Arm mit großem Zorn und verzehrendem Feuer herabkommt, begleitet von Sturm, Unwetter und Hagel. 31. Denn Assur wird vor der Stimme des Herrn erschrecken, wenn er sie mit seinem Stock schlägt. 32. Jedes Mal, wenn der Herr den Stab der Bestrafung auf Assur herabsendet, wird man Trommeln und Harfen hören, und der Herr wird mit erhobener Hand gegen sie kämpfen. 33. Denn ein Ort der Verbrennung ist schon vorbereitet, auch für den König ist er bereit. Der Holzstoß ist tief und breit, es gibt viel Feuer und Holz, und der Atem des Herrn, wie ein Strom von Schwefel, wird es anzünden.